Es ist ein ganz besonderes Vorrecht für mich, hier zu sein. Irgendwie bin ich so weit weg von euch. Ist dieses Pult sehr schwer? Kann man das runtertragen auch? Geht das? Ist das für euch ein Problem? Dann braucht ihr keinen Wind, nein. Ich bin lieber gern da, wo die Leute sind, denn mein lieber Herr Jesus war auch immer da, wo die Leute sind. Da fühle ich mich wohler. Es ist klar, wenn der Saal voll ist, muss man oben sein. Aber da er nicht voll ist, kann ich... Dankeschön. Ah ja, so geht's mir gleich viel besser. Ich bin der Reinhard Hirtler, geborener, waschechter Österreicher. Meine Mutter ist Wienerin, mein Vater ist aus der Steiermark im Zentrum Österreichs. Ich bin aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus. Mein Papa wurde Pfingstpastor von der Pfingstkirche, als ich ein Jahr alt war. Und wir waren 10 Kinder. Und 2 davon sind als Kind bereits gestorben. Mein ältester Bruder mit 2,5 Jahren. Den hatte ich nie gesehen und gekannt. Und dann mein anderer Bruder, der gestorben ist, der starb mit einigen Monaten an plötzlichem Kindestod. Aber 8 leben noch. Alle 8 lieben Jesus. Und der Herr war treu. Ich habe mich bereits als Kind sehr früh mein Leben Jesus gegeben. Mit knapp 8 Jahren. Und mit knapp 7 Jahren. Und habe dann eine Krise erlebt später. Ich wurde schwer sexuell missbraucht und vergewaltigt, was niemand wusste, denn darüber durfte nicht geredet werden. Und habe diesen Schmerz immer wieder versucht zu unterdrücken und einfach konnte nicht damit umgehen. Aber irgendwann kam der Punkt in meinem Leben, ich war damals schon verheiratet, dass der Herr sagte, wenn du wirkliche Heilung erfahren willst, musst du vergeben. Und er lehrte mich und zeigte mir, wie das wirklich tun kann. Einer dieser Täter ist inzwischen lang gestorben, der andere lebt noch und wir sind inzwischen gut und eng befreundet. Das tut die Vergebung. Und aus diesem heraus habe ich auch mein erstes Buch geschrieben, welches ähnlich auf Deutsch auch gibt, die Kraft zu vergeben. Es ist ganz einfach und praktisch und anwendbar. Die gibt es da drüben. Ich glaube, Romis Tochter, Romy hat gesagt, kümmert sich drum. Meine lieben Freunde, lasst mich sie euch noch kurz vorstellen. Diese außergewöhnliche, tolle Frau, die heute Geburtstag hat, die hat dem Herr mir vor fast 28 Jahren geschenkt. Ich wollte eigentlich ledig bleiben und Gemeinden gründen und dem Herrn dienen, aber der Herr hat sie mir gebracht und ich hatte eigentlich nicht viel andere Möglichkeiten, als sie zu heiraten, also tat ich das. Sie ist Amerikanerin und wir trafen uns auf der Bibelschule in England, wo ich auf der Bibelschule war. Sie war mit der amerikanischen Luftwaffe in England stationiert, gab dort ihr Leben Jesus. Er schickte sie auf die gleiche Bibelschule, wo ich war. Und als ich sie das erste Mal gesehen habe, da habe ich gewusst, diese Frau werde ich heiraten. Und das tat ich dann auch 3 Jahre später. Eva, die mit dem Zug hier gestern von Österreich hergekommen ist, ist unsere Tochter, nicht im Natürlichen, aber sie ist doch unsere Tochter. Ihr wisst, was ich meine. Unsere Söhne, die 24 und 26 Jahre alt sind, nennen die Eva ihre große Schwester. Und sie ist auch ein Geschenk Gottes, ist Debbys beste Freundin und einfach Teil unserer Familie. Joe ist der außergewöhnliche Koch und braut das beste Bier. Er war auch jahrelang Teil von Morningstar und hat für Morningstar gekocht, hat dort im Konferenzzentrum von Morningstar die ganze Küche übergehabt. Und jetzt ist er selbstständig und kocht für Konferenzen von Gary Oates und für Leute, die wirklich groß im Dienst sind, die regelmäßig Veranstaltungen machen. Und die bekocht Joe nicht nur einfach, sondern er ist so ein Perfektionist. Es ist einfach unbeschreiblich, wenn der Mann kocht. Wir haben einmal mit ihm eine Woche lang mitgearbeitet. Das ist ganz interessant. Und sein Bier ist so außergewöhnlich gut. Wir hatten einen Hauskreis bei ihm im Haus und das war einfach schön. Er braute sein eigenes Bier, so 10 verschiedene Sorten, hatte dann ein Fass und eine Pumpe eingebaut dort in der Küche. Du kamst rein bei der Tür, zapfst dir dein Maß Bier an und dann saßen wir und redeten über unseren geliebten Herrn Jesus und bauten einander auf. Das ist Joe. Er macht alles selbst. Er baut sich seine Küchengeräte teilweise selbst. Irgendwann wollte er Schnaps brennen und hat sich eine eigene Schnapsbrennanlage aus verschiedenen alten Trümmern zusammengebaut und Schnaps gebrannt. Das ist unser Joe. Daniel ist unser Portugiesischlehrer. Wir leben jetzt in Brasilien. Und der Herr hat ihn wirklich auf übernatürliche Art und Weise in unser Leben geschickt. Ich habe gebetet für einen Portugiesischlehrer fast 2 Monate. Und eines Tages predigte ich dort in der Gemeinde und er kam auf mich zu und sagte, ich habe dich gesucht. Gott hat zu mir gesagt, ich habe eine neue Aufgabe für dich. Du musst dem Reinhard beibringen, auf Portugiesisch zu predigen. Und er kommt jetzt 4-mal die Woche, fährt er etwa 1 Stunde und unterrichtet uns in Portugiesisch. Er scheint sehr einfach. Aber wenn ihr wirklich wissen würdet, wie hochintelligent dieser Mann ist, da würdet ihr euch erschrecken. Er hat Auszeichnungen von bis. Er wurde sogar eingeladen, auf der Harvard University in Amerika nicht Portugiesisch, sondern Englisch zu lehren und Professoren beizubringen, wie man Englisch lehrt. So ausgezeichnet, dass sogar Barbara Bush ihm, die Frau von Präsident George Bush, ihm die Hand geschüttelt hat mit einer Auszeichnung. Also das ist unser lieber Daniel, ein sehr einfacher, aber sehr hochintelligenter Mann. Er vor kurzem gesagt hat, ich bete Gott, dass er mir diese Intelligenz nimmt. Die steht mir oft im Weg zwischen der Einfachheit, zwischen mir und Gott. Ich habe gesagt, sei froh, dass du deine Intelligenz hast, aber ordne sie einfach dem Heiligen Geist unter. Und André ist ein ganz toller Mann, der auch Pastor ist in derselben Gemeinde, wo Daniel ist. Und wir hatten das Vorrecht, auch ihn kennenzulernen und seine Familie ganz wunderbar, seine Frau, eine wirklich außergewöhnliche Frau. Und er leitet dort die Gemeinde mit unwahrscheinlicher Hingabe, Intensität und einer großen Vision, wirklich die Welt zu verändern und für unseren Herrn einzunehmen. Das sind wir. Ich bin so froh, dass ich hier bin. Ich werde versuchen, schönes Deutsch zu sprechen, damit ihr mich alle versteht. Weil wenn ich Deutsch rede, so wie wir es daheim reden, kriegst du wahrscheinlich nicht mit, was ich sage. Geht schon? Geht schon. Ich bemühe mich eh. Ich rede eigentlich mit meinen Jungs nur so bei uns im österreichischen Wiener Slang und der ist dann oft schwer. Aber ich werde mich bemühen. Der Herr ist hier und das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Vom ersten Kontakt an habe ich einfach gespürt, dass wir hierher kommen sollen. Ich nehme normalerweise Einladungen zur Konferenz sprechen nicht an, weil wir jetzt vor allem auf Brasilien fokussiert sind und weil der Herr uns dort hinübergeschickt hat. Das war einfach so ein, wir leben unser Leben sehr simpel, meine liebe Frau und ich. Der Herr sagt, tut's und wir tun's. Geld hat niemals eine Rolle gespielt. Wir sind nach Amerika gegangen ohne einen Groschen Geld. Wir hatten nicht einmal das Geld für die Tickets, weil wir haben uns entschlossen vor etwa 28 Jahren, als wir geheiratet, dass wir einen einfachen Lebensstandard leben und alles Geld, was in unser Leben kommt, das über den einfachen Lebensstandard hinausgeht, geht in die Mission und ins Reich Gottes. Also haben wir nie was auf dem Sparkonto, obwohl wir schon viel auf dem Sparkonto haben, aber das ist da oben. Und da sparen wir fleißig. Also als der Herr gesagt hat, geht nach Amerika, hatten wir nichts. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, wir gehen nach Amerika. Und es war absolut übernatürlich, von Visa bis zu den Flugtickets, bis wie der Herr einfach alles getan hat. Und genauso sind wir jetzt nach Brasilien gegangen. Der Herr sagte zu mir eines Tages, geh nach Brasilien. Und ich sagte zu meiner Frau, wir gehen nach Brasilien. Leute dachten, wir sind etwas verrückt, aber das sind wir nicht inzwischen. Oder doch vielleicht ein bisschen. Ich glaube, ein bisschen verrückt sein muss man doch, oder? Paulus war es ja auch. Und inzwischen hat der Herr einfach auch alles geregnet. Wir dienen geregelt. Wir dienen jetzt einem Netzwerk von Gemeinden, die 1996 die erste Gemeinde gegründet haben. Und dann 1999. 1999 die eine Gemeinde gegründet haben. Aus dieser einen Gemeinde sind inzwischen fast 1000 Gemeinden entstanden in der ganzen Welt. Und ihre Vision ist, in den nächsten 20 Jahren 10.000 Gemeinden zu gründen weltweit. Und da hat der Herr zu uns gesagt, geh rüber und hilf ihnen. Und das tun wir jetzt. Wir sind sehr glücklich drüben, das Leben ist anders, es ist gewöhnungsbedürftig. Ich mag die Hitze nicht, aber es ist zurzeit gerade Winter drüben, da ist es eh angenehm kühl, da hat es nicht mehr als etwa 28 Grad, so im Winter. Klimaanlagen gibt es in den meisten Wohnungen nicht. Es ist immer schön heiß und du schwitzt immer schön. am Abend kannst du nicht alleine auf die Straße gehen, denn es sind etwa 2 Morde pro Tag in unserer Stadt. Und es ist einfach ein anderes Lebensgefühl und ein anderes, einfach anders. Aber man gewöhnt sich. Man geht dorthin, weil der Herr ihn hinschickt. Vor kurzem hat der Pastor der Gemeinde gesagt, Reinhard, obwohl wir in einer der sichersten Gegenden leben, Reinhard, wir müssen euch woanders ansiedeln, das ist zu gefährlich, denn vor unserer Haustür um 8.30 Uhr am Abend wurde ein Mann erschossen und das ist einfach zu gefährlich. Und ich habe gesagt, nein, es ist alles perfekt, Leben ist Christus, Sterben ist Gewinn, mach dir keine Sorgen. Aber er hat gesagt, ja, aber wir wollen dich noch ein bisschen länger haben, du sollst noch nicht gleich jetzt sterben. Aber man vertraut dem Herrn und wir haben uns sehr gut eingelebt. 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 3 bis Vers 11. Wir werden uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Wir werden, so viel der Herr spricht, über euch prophezeien und weissagen, über jeden von euch, für den der Herr uns ein Wort gibt. Das Team wird am Ende kommen und mit mir dienen. Ich lese 2. Korinther 1 vom 3. Vers. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Drangsal, auf dass wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Weil gleich wie die Leiden des Christus gegen uns überschwänglich sind, also auch durch den Christus unser Trost überschwänglich ist. Es sei aber, wir werden bedrängt, so ist es um eures Trostes und Heiles willen. Das bewirkt wird im Ausharren in demselben Leiden, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung für euch ist fest. Es sei, wir werden getröstet, so ist es um eures Trostes und Heiles willen. Indem wir wissen, dass gleich wie ihr die Leiden, der Leiden teilhaftig seid, also auch des Trostes. Denn wir wollen nicht, dass ihr unkündig seid, Brüder, was unsere Drangsal betrifft, die uns in Asien widerfahren ist. Dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten das Urteil des Todes in uns selbst, auf das unser Vertrauen nicht auf uns selbst wäre, sondern auf Gott, der die Toten auerweckt, welcher uns von so großem Tode errettet hat und errettet, auf welchen wir unsere Hoffnung gesetzt haben, dass er uns auch ferner erretten werde, indem auch ihr durch das Flehen für uns mitwirkt, auf das für die mittels viele Personen uns verliehene Gnadengabe durch viele für uns Danksagung gebracht werde. Der Apostel Paulus spricht hier in diesem Abschnitt vom Leiden. Er spricht nicht nur einfach vom etwas Probleme haben, er spricht von unwahrscheinlich Schwierigkeiten, die er durchgemacht hat. Wenn wir Vers 8 lesen, wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist. Wir wurden übermäßig beschwert über unser Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Apostel Paulus ging durch eine Phase hier in seinem Dienst, wo der Druck und die Probleme und das Leiden so groß war, dass er selbst verzweifelte am eigenen Leben. Dieser Mann des Glaubens, dieser große Apostel, dieser Mann, bei dem Zeichen und Wunder und Heilungen und Krafttaten zum täglichen Leben gehörten, bekennt hier, wir sind durch eine Zeit gegangen, die so schwierig war, wir sind verzweifelt am Leben. Er sagt weiter. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten erweckt. Als der Apostel Paulus dieses geschrieben hat, da war er körperlich kaputt, emotional ausgelaugt und geistlich geprüft. Er war am absoluten Limit in seinem Leben. Aber das Interessante ist, wie der Apostel Paulus hier mit diesem Leiden umgeht. Wie er über dieses Leiden schreibt. Ich selbst bin etwas besorgt über Lehren, die durch den christlichen Kreis herumziehen, die ein Evangelium predigen, das eigentlich nicht das wahre Evangelium ist. Ein Evangelium Lade Jesus in dein Herz ein und alle Probleme verschwinden. Lade Jesus in dein Herz ein und alles wird gut. Ich glaube an Wunder, ich glaube an Zeichen, ich glaube an Heilungen. Ich habe alleine in einem einzigen Jahr, im 2013, mehr als 1000 dokumentierte Wunder erlebt. Ich habe Krebsgeschwüre abfallen gesehen mit meinen eigenen Augen. Ich habe Krüppel gehen gesehen, ich habe taube Ohren hören gesehen. Meine Mutter kam zu mir vor nicht so langer Zeit. Sie stand in der Schlange um Gebet und ich dachte mir, irgendwoher kenne ich das Gesicht doch. Also Namen merke ich mir sehr, sehr schwer. Wir haben zwei Söhne, Daniel und Christopher, die sind 24 und 26 Jahre alt und es hat lange gebraucht. Oft hat unser Sohn gesagt, Papa, wir haben keinen David, mein Name ist Daniel. Entschuldigung, tut mir leid. Ich habe ein gutes Gedächtnis, aber irgendwie die Namen wollen nicht drin bleiben in meinem Kopf. Aber ich habe ein Gesicht einmal gesehen und das vergesse ich nie wieder. Und als diese Dame da anstand, dachte ich mir, ich habe dieses Gesicht irgendwo gesehen. Und während ich versuchte, hier das zu assoziieren, stand sie schon vor mir und ich sagte, wofür kann ich beten für dich? Sie sagte, für gar nichts. Ich wollte nur kommen und Danke sagen. Okay, bitte, gern geschehen, danke, wofür? Und sie hielt dieses dreijährige Mädchen in den Arm. Sie sagte, voriges Jahr warst du in unserer Gemeinde, es war eine andere Gemeinde in einem anderen Ort. Sie kam zu diesem Sonntag dorthin, als sie hörte, dass ich dort predigte. Sie sagte, voriges Jahr habe ich dieses kleine dreijährige Mädchen zu dir gebracht. Es war von Geburt an taub. Du betest es und dieses Kind hört perfekt und der Arzt hat es bestätigt. Der Herr ist gut, der Herr ist groß, der Herr tut Wunder, der Herr heilt, der Herr befreit. Der Herr liebt uns. Das Übernatürliche muss natürlich werden in unseren Gemeinden und in unserem Leben. Daran habe ich absolut keinen Zweifel. Gott ist ein Gott des Übernatürlichen und der Wunder. Kürzlich sagte ich, als ich predigte, ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass Gott keine Wunder tut und nichts Übernatürliches. Daraufhin schauten mich die Leute genauso an wie ihr mich jetzt. Was ist der jetzt mit dem los? Was hat der für eine Theologie? Daraufhin erklärte ich, Gott ist übernatürlich. Und wenn ein übernatürliches Wesen etwas Übernatürliches tut, ist es nicht übernatürlich, sondern natürlich. Es ist nur für uns erstaunlich. Für uns ist es übernatürlich und ein Wunder, aber für Gott ist es normal. Es ist seine Wesensart, er ist übernatürlich. Ich freue mich über jedes Wunder, das ich sehe, aber ich versuche mich immer wieder daran zu erinnern, Gott, du hast eigentlich nichts anderes getan, als deinem Wesen gemäß gehandelt. Gott ist übernatürlich. Aber hier spricht der Apostel Paulus über das Leiden von einem ganz anderen Aspekt, von einer anderen Warte, von einem Sichtwinkel, den manche Christen nicht wahrhaben wollen. Der Apostel Paulus bringt etwas ganz Interessantes in diesem Ausdruck, in diesem Abschnitt hinein. Nämlich das zentrale Thema des Christentums ist die Erlösung. Gebt ihr mir da recht? Erlösung ist das zentrale Thema des christlichen Glaubens. Aber oft denken wir an Erlösung nur insofern, dass wir eben jetzt die Erlösung haben, unsere Sünden vergeben sind und eines Tages in den Himmel kommen. Aber ich bin der Überzeugung, dass jede Situation, die in unserem Leben eintritt, die Situationen, die wir nicht verstehen, die Leiden, durch die wir durchgehen, die Prüfungen durch des Glaubens und all diese Schwierigkeiten, auch darin gibt es einen erlösenden Zweck unseres Herrn. Denn sonst würde er es nicht zulassen. Gott möchte nicht, dass wir unsere Leiden verschwenden, sondern dass wir unsere Leiden verwenden. Wenn du einen Titel willst für diese Predigt heute Morgen, verschwende deine Leiden nicht. Denn in all dem, was Gott in unserem Leben erlaubt, gibt es einen erlösenden Zweck. Es gibt etwas in diesem Leiden, wo wir finden müssen, wie kann Gott diese Leiden in meinem Leben verwenden, damit ich sie nicht verschwende. Schau Vers 3 an. Ich liebe diesen Abschnitt. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Paulus preist seinen Gott mitten in dem Abschnitt, wo er spricht von der schwierigsten Zeit seines Lebens. Wir sind am Leben verzweifelt, sagt er. Ich will, dass ihr wisst, welche große Bedrängnis wir haben. Aber zuerst hört mir einmal gut zu. Gepriesen sei Gott. Aber er macht etwas Interessantes hier. Er sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. Paulus sagt nicht, gepriesen sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Gott, der sich erbarmt und der Gott, der uns tröstet. Das sagt er nicht. Das sind Zeitwörter. Das sind etwas, was wir tun. Aber er verwendet kein Zeitwort, er verwendet ein Hauptwort. Er ist nicht nur der Gott, der dich tröstet, er ist der Gott allen Trostes. Er ist nicht nur der Gott, der sich erbarmt, wenn ich in Schwierigkeiten bin, er ist der Gott alles Erbarmens. Das plötzlich bringt es in ein anderes Licht. Denn wenn Gott mich tröstet und sich Gott mir erbarmt, okay, manchmal erbarmt er sich vielleicht über mich, aber manchmal doch nicht. Aber es ist kein Zeitwort hier, es ist ein Hauptwort. Er ist der Gott des Trostes, der Gott des Erbarmens. Das ist sein Wesen. Und der Apostel Paulus will, dass die Leute, dass die Gemeinde in Korinth versteht, dass mitten in der schwierigsten Phase meines Lebens muss ich meinen Blick richten auf einen Gott, dessen Wesen ich verstehe. Denn wenn wir das Wesen Gottes nicht verstehen in unseren Leiden und Schwierigkeiten und wenn wir glauben, dass Gott ein Gott ist, der alle unsere Probleme immer sofort entfernen muss, lösen muss oder fernhalten muss von uns, dann werden wir die Krisen unseres Lebens nicht verwenden, sondern verschwenden. Und Gott möchte, dass wir in allem, was wir erleben, in allem, was wir durchgehen, diesen erlösenden Zweck Gottes in unseren Leiden finden und auch unsere Leiden verwenden können und nicht verschwenden müssen. Vers 4, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Wahrscheinlich weiß das niemand von euch, weil wir kennen uns ja noch nicht, aber wir werden uns noch kennenlernen. Aber vor etwas mehr als 2 Jahren hatte ich einen Herzstillstand und starb und war dann im Himmel. Das hat vieles in meinem Leben verändert, vieles aber nicht verändert, sondern einfach bestätigt. Die Realität der Ewigkeit, die Realität des Himmels, die Wertlosigkeit von Dingen, die uns so wichtig sind hier auf dieser Erde. Es hat sich vieles in meinem Leben verschoben. Aber wisst ihr, Gott ist nicht nur ein Gott des Trostes und ein Gott des Erbarmen, sondern Gott möchte alles, was er in unserem Leben zulässt, dass wir es verwenden können und auch durch die Leiden, die er in unserem Leben erlaubt, seinen Namen verherrlichen, ihm Ehre bringen und andere Menschen damit dienen können. Schau, was der Apostel Paulus sagt. Er sagt hier, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Der Apostel Paulus sagt, es gibt eine Möglichkeit in unserem Christenleben, dass wir zu dem Punkt kommen, dass wir in den tiefsten Krisen unseres Lebens Gott erleben als einen Gott des Trostes, als einen Gott der Erbarmungen, dass wir Gott so nah und so real und so echt erleben, und dass wir dann das, was wir von Gott selbst bekommen haben, anderen Menschen weitergeben, die das nicht haben. Es ist eine Welt da draußen, die ist nicht nur verloren, die kennen den Gott des Trostes nicht. Es ist eine Welt um uns herum, die sind so verstrickt in ihrer eigenen Sünde, in dem Egoismus und in all den furchtbaren Dingen dieser Welt. Die haben ein völlig falsches Bild von Gott und die wagen sich oft gar nicht zu Gott zu kommen, weil sie nicht sicher sind, wie wird er auf mich reagieren. Und diesen Menschen möchte, dass Gott wir dienen können und er möchte die Leiden verwenden, die wir selbst erlebt haben und wo wir mitten in unseren schwierigsten Phasen unseres Lebens Gott persönlich erlebt haben als Gott des Trostes, als Gott der Erbarmungen, damit wir die trösten können, die in der Bedrängnis sind. Und plötzlich hat das Leiden einen ganz anderen Gesichtspunkt. Plötzlich wird mir bewusst, dass alles, was der Herr in meinem Leben erlaubt, kann ich entweder verschwenden oder verwenden. Gott kann es verwenden, dass jetzt, wo ich ihn in meiner Krise so tief erlebt habe, dass ich jetzt auf die Seite komme der Menschen, die in der Krise stecken, und dass ich jetzt diesen Menschen den Gott nahe bringen kann, den sie sonst gar nicht kennen würden. Plötzlich hat das Leiden einen Zweck. Plötzlich geht es nicht mehr um mich, sondern es geht um den großen Auftrag Gottes, dass wir den Gott erlebt haben und jetzt können wir ihn hinausbringen. Wisst ihr, ein Leben ohne Probleme, da kann jeder Ungläubige auch glücklich sein. Ein Leben ohne Krisen, jeder Nichtchrist ist darin glücklich. Aber wenn Menschen sehen, dass wir in den schwierigsten Phasen unseres Lebens einen Gott erleben, von dem sie sich nicht vorstellen können, dass er existiert, und ihnen dann diesen Trost weitergeben können, plötzlich wird ihr Herz geöffnet, weil Gott unsere eigenen Leiden und Schwierigkeiten verwendet hat und wir sie nicht verschwendet haben. Vor 3 Jahren erfüllte ich mir einen ganz besonderen Wunsch. Meine Frau sagte zu mir: Reinhard, zum 50. deinen 50. Geburtstag musst du feiern. Wir feiern eigentlich unsere Geburtstage nie, weil in der Regel sind wir irgendwo in der Weltgeschichte. Einer ist hier, der andere dort. Manchmal sind wir zusammen, manchmal nicht. Also eigentlich, wir haben nicht die Zeit, unsere Geburtstage zu feiern. Aber sie sagte, den 50. der ist was Besonderes. Feier ihn doch richtig. Überleg, was du willst und mach was. Das sagte mir 5 Jahre vor dem 50. Dann dachte ich mir, na gut, ich höre auf meine Frau. Ihr wisst ja eh, wie einfach das Eheleben ist, oder? Das Eheleben ist ganz einfach. Also wenn irgendjemand von euch verheiratet ist und Probleme hat in der Ehe, ihr macht es nur zu kompliziert. In Wirklichkeit ist das Eheleben einfach. Happy wife, happy life. Ist die Frau glücklich, ist das Leben glücklich. So ganz einfach. Auf jeden Fall dachte ich mir, okay, ich höre mal auf sie. Und dann überlegte ich, die Frauen sagen alle Amen, die Männer sagen alle, was sagst du da für einen Schwachsinn? Auf jeden Fall dachte ich mir, okay, ich höre auf sie, und ich überlegte und überlegte und überlegte, was möchte ich? Und dann dachte ich, also das Allerschönste für mich wäre, wenn ich mit meinem Motorrad, welches der Herr mir geschenkt hat, wenn ich mit meinem Motorrad und mit meinem besten Freund aus Österreich, der auch Motorrad fährt, wenn er nach Amerika kommen könnte mit seiner Frau und seinen 3 Kindern, wenn er einen Monat bei uns bleiben könnte und 2 Wochen lang fahren er und ich mit dem Motorrad einfach durch die Bergstraßen und Landstraßen durch Amerika, ein paar 1000 Kilometer. Daraufhin planten wir das, ich sagte zu ihm, pass auf, leg jedes Monat ein bisschen Geld auf die Seite, ich tue es auch, und in 5 Jahren haben wir das zusammen, das können wir uns dann erfüllen. Und das taten wir. Wir fuhren kreuz und quer durch Amerika und ich sagte zu ihm, aber ich möchte dir einen Freund vorstellen. Ich habe einen Freund, der ist Pastor einer wirklich tollen Gemeinde in Pennsylvania, und ich sagte, ich möchte gerne am Wochenende dorthin gehen zum Gottesdienst. Und er sagte, ja, okay. Ich rief den Pastor an, meinen Freund, und er sagt, okay, wir freuen uns, dass wir dich sehen, nehmen wir uns Zeit zum Mittagessen, wir buchen ein Hotel für euch, da könnt ihr bleiben. Und dann rief er mich zurück und sagte, weißt du was, wir haben eine Familie in unserer Gemeinde. Und die würde sich so freuen. Ich möchte, dass du die kennenlernst und dass sie die kennenlernen. Es ist okay für euch beiden, wenn ihr bei einer Familie untergebracht seid und nicht in einem Hotel wohnt. Ich sagte, absolut. Wir kamen hin zu dieser Familie, eine außergewöhnliche Familie. 10 Kinder. Das älteste war 21. Das jüngste feierte den 3. Geburtstag, als wir dort waren. Alle Kinder wurden zu Hause von der Mama geschult, in Privatunterricht. Die Atmosphäre war unbeschreiblich, die Gegenwart Gottes war real und spürbar in der Familie, der Friede, die Liebe, einfach unbeschreiblich. Ich habe zu meiner Frau gesagt, du musst diese Familie kennenlernen. 10 Kinder und die Liebe, der Frieden, einfach unbeschreiblich. Und wir waren dort und kurze Zeit darauf, vielleicht 4 Monate danach, es war 2 oder 3 Wochen vor Weihnachten, bekam ich ein SMS auf meinem Handy. Von der Frau des Pastoren. Die sagte mir, Reinhard, hast du gehört, was geschehen ist mit dieser Familie? Ich sagte, nein, was? Es war 3 Wochen vor Weihnachten. Sie sagte, die 2 Zwillinge, die waren 16 Jahre alt. Und in Amerika fährt man ja schon früher mit dem Auto als hier in Europa. Die 2 Zwillinge und die 9-jährige Schwester fuhren mit dem Auto nach Hause und hatten einen Unfall und alle 3 starben. Plötzlich verliert ein Elternhaus 3 Kinder. Ich wusste nicht, was ich sagen oder tun sollte. Ich war sprachlos. Ich schickte sofort diesem Mann ein SMS und sagte, Mark, wenn es irgendetwas gibt, was ich für dich tun kann, bitte sag es mir. Ich flieg rauf, ich komme zu dir, was immer ich tun kann. Aber wir beten für dich. Der Mann schrieb mir ein SMS zurück und ich war erstaunt. Er war so voll Zuversicht, voll Stärke, voll Glauben, dass alles in der Hand Gottes ist, auch der Tod seiner Kinder. Der Mann strahlte so einen Glauben und Ruhe und Sicherheit aus. Der Mann sagte, der Schmerz ist tief. Wir verstehen viele Dinge nicht, es sind offene Fragen. Aber eins wissen wir, Gott wird auch den Tod unserer Kinder verwenden, um seinem Namen Ehre zu bringen. Das Ganze ging dann so aus, dass die Leute um ihn herum, die nicht Christen waren, plötzlich zu fragen begonnen haben und gesagt haben, was ist los mit euch? Das ist nicht normal, dass eine Familie 3 Kinder mit einem Schlag verliert und nicht zusammenbricht. Was ist los mit euch, dass plötzlich 3 Kinder weg sind und ihr seid nicht depressiv? Und der Mann hat begonnen, Zeugnis abzulegen vom Trost Gottes und von den Erbarmungen Gottes. Das ging dann so weit, dass das Fernsehen sie einlud, um darüber zu sprechen. Der Mann war vor der Fernsehkamera und wisst ihr, was er tat? Er predigte das Evangelium und tausende Menschen erlebten die Liebe und die Güte und die Größe Gottes mitten in den Leiden eines Menschen. Paulus hat ganz klar gesagt, dass Gott diese Dinge erlaubt und Gott diese Dinge in ihrem Leben zutreffen hat lassen. Vers 4, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit, hier ist das wunderbare Schlüsselwort, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber von Gott getröstet werden. Plötzlich hat das Leiden einen Sinn. Plötzlich geht es nicht mehr um mich, sondern um den Plan Gottes, dass Gott in meinem Leiden an meiner Seite steht. Dass Gott in meiner Trübsal erfahr und erlebbar ist. Dass Gott in den schwierigsten Zeiten meines Lebens direkt an meiner Seite steht. Und dann kann ich diesen Trost von Gott Menschen geben, die diesen Trost selbst nicht erlebt haben. Nicht nur, dass wir uns besser fühlen oder ein tolles Zeugnis haben, das ist wunderbar. Es ist immer toll, wenn wir ein Zeugnis haben, wie Gott in Schwierigkeiten bei uns sind. Aber oft ist es so, dass wir genau da stehen bleiben. Ich habe Probleme, wir beten, Gott tröstet uns und jetzt geben wir ein Zeugnis. Der Herr ist gut. Aber Paulus geht einen Schritt weiter. Paulus sagt, den Trost haben wir nicht nur erlebt, damit wir jetzt sagen können, es geht uns wieder gut, sondern damit wir jetzt auf die Seite der anderen kommen können und sagen können, schau, kann ich dich trösten mit dem, was Gott mir gegeben hat? Kann ich dir jetzt das mitgeben, was ich selbst erlebt habe, direkt von der Hand Gottes? Wollte Gott, dass ich über mehrere Jahre vergewaltigt wurde? Nein, natürlich nicht. Aber wisst ihr was? Nachdem ich dieses Buch geschrieben hatte, ich wollte eigentlich nie Bücher schreiben, ich habe genug zu tun, aber nachdem ich dieses Buch geschrieben hatte, in Englisch zuerst, bekam ich E-Mails aus Ländern, wo ich gar nicht wusste, wie dieses Buch überhaupt dorthin gelangen konnte. Über Asien und Afrika schrieben mir Leute, danke, dass du dieses Buch geschrieben hast, meine Ehe war kaputt und jetzt ist sie wiederhergestellt. Ich habe gelernt zu vergeben. Eine Frau sagte zu mir, mein Leben war kaputt, weil ich vergewaltigt wurde als Kind von meinem eigenen Vater. Mein Leben, ich war in einem Gefängnis von meinen eigenen Gebundenheit und meinen Verletzungen. Heute bin ich frei und diene Gott. Gott hat mir geholfen, meine eigenen Leiden nicht zu verschwenden, sondern zu verwenden. Und wenn wir dieses wunderbare Prinzip verstehen, dass es nicht nur darum geht, dass Gott uns einfach jetzt durchhelfen möchte durch die Situation, sondern dass Gott möchte, dass wir unsere Leiden verwenden können, um seinen Plan zu erfüllen, um anderen Menschen wieder diesen Trost, dieses Erbarmen, diese Liebe weiterzugeben, die wir persönlich von ihm erfahren haben, dann plötzlich schaut das Leiden ganz anders für uns aus. Wisst ihr, es gibt zwei Dinge, die durch Leiden erreicht werden können und oft werden. In allem unseren Leiden gibt es zwei Pläne. Der eine ist der Plan des Gottes, Plan Gottes, der andere ist der Plan des Teufels. Wenn wir durch Schwierigkeiten und Trübsale und Leiden gehen, ist es der Plan Satans, uns bitter zu machen. Ist es der Plan Platans, ist es der Plan Satans, uns dazu zu bringen, dass wir Gott anklagen? Ist es der Plan Satans, uns zu dem Punkt zu bringen, zu sagen, aber wenn Gott, wenn du mich liebst, dann warum? Und wir beginnen Gott zu verurteilen. Und wir dadurch in einem eigenen Gefängnis sind, wo wir nicht mehr herauskommen. Aber Gott hat auch einen Plan in unseren Leiden. Der Plan Gottes ist, dass unsere Herzen zerbrochen werden, dass wir fühlen können, wie er fühlt, dass wir Mitleid haben mit denen, die auch in Schwierigkeiten und Leid und Trübsal sind, dass wir Menschen sind, die früher stolz waren, heute demütig und gebrochen sind, aber nicht nur das, dass wir Menschen sind, die den Trost Gottes erlebt haben und jetzt werden wir Kanäle des Trostes Gottes. Viele Christen sind Reservoir. Gott möchte uns nicht zu einem Reservoir haben. Gott möchte uns zu einem Kanal haben, wo seine Kraft, sein Trost, seine Liebe, seine Freude, all diese Herrlichkeiten, Attribute des Gottes ständig durch unser Leben fließen können. Das ist der Plan und das ist das Ziel, das Gott hat in allen Dingen, die wir durchgehen. Ich mag die Geschichte so sehr von Petrus, als Petrus Jesus verleugnet hat. Für mich ist ganz klar, dass der Grund, warum Petrus Jesus verleugnet hat, ist, weil er stolz war. Denn als Jesus und die Jünger im Garten Gethsemane waren und beteten, da sagte Jesus nicht, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Lest mal nach. Die Bibel sagt, und Jesus sprach zu Petrus. Zu Petrus. Wache und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Warum hat Jesus konkret zu Petrus gesprochen? Und Petrus schlief aber sehr wohl. Was war die Einstellung, Petrus? Wenn dich alle verleugnen, ich nicht. Ich bin stark, ich bin ein guter Christ, ich bin toll, ich kenne mich aus in der Bibel. Ich bin doch recht gut und toll und stark. Und Jesus wusste den Stolz Petrus und Jesus sagte zu ihm, du wirst mich sehr wohl verleugnen. Wache und bete, damit du nicht in Versuchung fällst. Und Petrus hat Jesus tatsächlich verleugnet. Was geschah? Was geschah zu diesem Zeitpunkt? Was waren die Worte Jesus? Jesus sagte, Petrus, Petrus, Satan möchte dich sichten wie den Weizen. Jesus sagte die Probleme im Leben Petrus voraus. Er sagte das Versagen und die Enttäuschung im Leben Petrus voraus. Und Jesus sagte niemals, aber ich bete für dich, damit diese Probleme nicht in dein Leben kommen. Das hätte Jesus doch tun können, oder? Er ist der Sohn Gottes. Er weckte die Toten auf und heilte die Kranken. Er brachte die Krüppel zum Gehen und öffnete blinden Augen. Es wäre ein kleines Problem gewesen, für Jesus zu sagen, okay, aber ich habe gebetet, dass das nicht passieren wird. Aber das tat er nicht. Warum? Er sagte, ich aber bete, dass dein Glaube nicht versage und nicht aufhört. Was fügt er dann hinzu? Wenn du umkehrst, du was? Tröste die Brüder. Seht ihr das gleiche Prinzip hier? Jesus sagt, Petrus, du wirst leiden, Petrus, du wirst versagen, Petrus, du wirst zu Schwierigkeiten gehen, aber ich habe einen tollen Plan, ich möchte deine Leiden verwenden und nicht verschwenden. Haben alle anderen Jesus auch im Stich gelassen? Ja. Die Bibel sagt, alle liefen weg. Alle. Petrus ging durch das Leiden. Petrus erlebte den Trost des Herrn. Petrus weinte bitterlich in Buße und Umkehr. Petrus war gebrochen nach dem Ereignis. Und dieser gebrochene Mann, der seine Leiden nicht verschwendet, sondern verwendet hat, war jetzt in der Lage, die Brüder zu trösten und zu stärken. Und viele Christen verstehen oft nicht, dass wir die Entscheidung treffen, ob wir unsere Leiden verschwenden oder verwenden. Wisst ihr, als ich dieses gesehen habe von dieser Bibelstelle vor vielen, vielen Jahren, habe ich eine klare Entscheidung getroffen. Ich werde keines meiner Leiden verschwenden, sondern alle verwenden. Dies ist keine Botschaft, die sagt, okay, lade nur die Probleme und Schwierigkeiten in deinem Leben ein. Die brauchen wir nicht einladen. Die sind Teil einer gebrochenen, zerputten Welt. Die Botschaft, die ich heute weitergebe, ist nicht, okay, alles okay, wenn du Probleme hast, kein Problem. Halt es nur geduldig aus. Die Bibel lehrt das nicht. Die Bibel lehrt nicht, dass wir im Leiden halt einfach uns irgendwie durchwursteln sollen und hoffen sollen, dass es irgendwie besser geht. Die Bibel lehrt, es gibt einen Sinn, auch in den Leiden unseres Lebens, dass wir sie verwenden können und nicht verschwenden müssen. Dass wir auch in dem Leiden die Hand Gottes sehen können. Dass wir in den Schwierigkeiten den Trost Gottes erleben können. Dass wir in den Schwierigkeiten erleben können, wie Gott uns errettet, auch vom Tod und auch von Problemen und auch von Trübsalen, auch von unseren eigenen Versagen. Petrus, das war sein Versagen. Gott verwendet auch meine Versagen. Ist das nicht wunderbar? Wir glauben oft, Gott kann uns nur verwenden, wenn wir vollkommen sind. Gott verwendet unsere eigenen Versagen, wenn wir lernen, es ihm zu erlauben. Und die Botschaft ist nicht, harre aus im Trübsal. Nein, denn das sind die Leute, die oft kaputt, gebrochen und verbittert sind. Die Botschaft ist, Herr, ich halte mich ganz nah an dich. Wir hatten gestern so einen wunderschönen Abend mit Gerd und Christina, einen wunderschönen Abend. Und als sie uns erzählten von dem Leid, das sie durchgingen mit ihren Enkelkindern, da war ein Satz drin, der hat mein Herz jetzt so tief berührt. Der Sohn stand auf der Bühne und leitete das Volk Gottes, den Gott anzubeten, obwohl zu Hause alles kaputt war. Wisst ihr, es geht nicht darum, einfach irgendwie das Leiden geduldig zu ertragen. Davon werden wir verbittert in der Regel. Daran gehen wir zugrunde. Es geht darum zu sagen, Herr, wo ist der erlösende Zweck in diesem Leiden? Herr, wo kann ich dich erleben in diesem Leiden? Herr, ich habe keine Fragen mehr an dich, denn meine Fragen sind alle unbeantwortet. Herr, es gibt keine Anschuldigung dir gegenüber von meiner Seite aus. Aber Herr, ich will auch dieses Leiden verwenden können, damit du mich brechen kannst, damit du mich verwenden kannst, damit deine Liebe, deine Größe, dein Trost, dein Erbarmen, deine Errettung, deine Heilung, damit all das, was du hast in deiner wunderbaren Natur, jetzt durch mich durchfließen kann zu den Menschen, die dich nicht kennen, als den Tröster, als denjenigen, der doch der Gott des Trostes und der Gott des Erbarmen ist. So oft, und das ist so traurig, so oft sind Menschen verbittert durch das Leiden. Das ist der Plan Satans. Wisst ihr, in all dem, was in unserem Leben geschieht, gibt es immer den Plan Gottes und den Plan des Teufels. Der Unterschied hängt von unserer Reaktion ab. Wenn wir lernen, auf den Herrn richtig zu reagieren, werden sich die Pläne Gottes erfüllen in unserem Leben. Auch in den Zeiten des Leidens. Vers 6, sei es aber, dass in 1. Korinther, sei es aber, dass wir bedrängt werden, so ist es zu eurem Trost und zu eurem Heil. Paulus sagt, hör zu, liebe Korinther, ich bin bedrängt, aber es ist für dich. Warum muss ich leiden, damit es dir gut geht? So ist es im Leib Christi. Wir sind ein Leib. Wir sind nicht zusammengewürfelte Glieder in einem Raum. Wir sind ein Leib. Ich leide, damit du getröstet werden kannst. Ich wurde vom Herrn zerbrochen, damit ich dir helfen kann in deinem Zerbruch. Ich wurde sexuell missbraucht, damit ich mitfühlen kann mit den Missbrauchsopfern und ihnen die Liebe und die Vergebung und die Gnade Gottes geben kann. Ich habe lange gehadert. Gott, warum? Mit 12 hatte ich meinen ersten Selbstmordversuch. Lange habe ich gehadert. Gott, warum hast du das erlaubt? Gott, warum? Ich konnte nicht darüber reden. Auch 20 Jahre danach. 20 Jahre danach war ich nicht in der Lage, irgendwo auszusprechen, dass ich missbraucht wurde. Ich brach in Tränen aus, ich brach zusammen, ich schluchzte und ich heulte. Heute kann ich darüber reden. Es gibt keine Schmerzen, die mit dieser Erinnerung verbunden sind. Absolut null. Null. Mein Herz ist komplett heil. Ich konnte diesen Leuten komplett vergeben. Ich liebe sie. Den einen gibt es nicht mehr, den anderen schon. Mein Herz ist nur voller Liebe und Erbarmen. Es ist unbeschreiblich, was der Herr getan hat. Heute schaue ich zurück und denke mir, wow, Herr, du hast auch das, was der Teufel versucht hat, zu verwenden, um mich zu zerstören, das hast du verwendet, um etwas Gutes daraus zu bringen. Diese Woche sagte meine Frau etwas zu mir, das mich so zum Nachdenken brachte. Meine Frau sagte zu mir, Reinhard, denk einmal, schau zurück auf unser Leben und die Leiden, die wir durchmachten und die Schwierigkeiten und all die Dinge, die wir durcherlebt haben. Sie sagt, wenn wir jetzt zurückschauen, 10, 15 Jahre danach, erleben wir, dass Gott diese Schwierigkeiten verwendet hat, um etwas in unserem Leben zu tun, wofür wir Gott unendlich dankbar sind. Und ich sagte, ja, das stimmt. Und dann sagte sie Folgendes: Warum müssen wir 10 Jahre warten, um Gott Danke zu sagen? Und können wir ihm nicht Danke sagen, wenn wir mittendrin stehen? Ein interessanter Gedanke. Saget Gott Dank in allen Dingen. Und ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, egal was passiert, die erste Reaktion ist immer, danke Jesus. Wenn alles rundherum um mich schief geht, danke Jesus. Denn die Bibel verspricht ganz klar, dass alle Dinge müssen mir zum Guten mitwirken, wenn ich Gott liebe und nach seinem Vorsatz berufen bin. Die Bibel sagt ganz klar, mein Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Mein Leben ist sicher in seiner Hand. Und ich bin mir bewusst worden, dass alle Leiden, die in meinem Leben auf mich zukommen, die kann der Teufel verwenden oder Gott verwenden. Die können mich bitter oder besser machen. Die können mich die Nähe und den Trost meines liebenden Herrn erleben lassen oder die Ablehnung, weil ich in meinem Herzen ablehnend gegenüber diesen Dingen bin. Hier sagt der Apostel Paulus in Vers 6, so ist es zu eurem Trost und Heil, sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost, der wirksam wird im geduldigen Ertragen derselben Leiden, die auch wir leiden. Wisst ihr, das Interessante ist, der Ausdruck hier im Griechischen bedeutet nicht nur, so wie wir das oft verstehen, im geduldigen Ertragen unserer Leiden, so okay, wir müssen halt leiden, so die Einstellung, Gott hat mir diese Bürde auferlegt und jetzt muss ich halt dieses Pinkerl, wie wir in Österreich sagen, sagt ihr das auch bei euch in Deutschland? Dieses Pinkerl, diese Last, diese Bürde. Okay, jetzt habt ihr ein neues Wort gelernt. Jetzt muss ich halt dieses Pinkerl mit mir herumschleppen und Gott will das halt so und jetzt muss ich halt, das ist nicht die Bedeutung dieses griechischen Wortes. Die Bedeutung ist ganz, ganz klar. Es bedeutet, dass auch in Schwierigkeiten lässt man sich nicht abbringen von seiner Bestimmung. Geduldiges Ertragen bedeutet nicht, okay, ich darf mich nicht beschweren, ich muss diese Bürde tragen. Geduldiges Ertragen bedeutet, ich habe einen Fokus, ich habe eine Bestimmung, ich bin Teil des Planes Gottes in dieser Welt, ich bin Teil dabei, mein Land für Jesus zu erreichen, ich habe einen Auftrag von Gott und von dieser Bestimmung bringt mich auch kein Leiden ab. Und der Apostel Paulus sagt, wir selbst haben gelitten und wir haben diesen Trost und es geschieht damit, dass er sich wirksam erweist, dass ihr, auch wenn ihr durch Schwierigkeiten geht, euch nicht abbringen lasst von eurem Ziel und weiterhin auf diesen Fokus bleibt, Gott hat einen Plan für mein Leben und der steht und kein Leiden dieser Welt kann mich davon abbringen. Und Gott möchte uns zu solchen Menschen machen. Gott möchte jeden von uns zu Menschen machen, die zu den anderen sagen können, Gerd, er lässt dich nie hängen. Der Plan Gottes steht und Gott wird dich verwenden. Warum weißt du das? Ich habe es durchgemacht. Ich habe es miterlebt. Und der Herr war bei mir. Er ist auch jetzt bei dir. Und wir kommen auf die Seite der anderen Leute mit dem Trost Gottes, den wir selbst von Gott erlebt und bekommen haben. Das ist wirklicher Leib Christi. Das ist so, wie die Gemeinde sein soll. Und dann können wir mit diesem Trost hinausgehen in die Welt. Aber ist es nicht typisch für unsere menschliche Natur? Ist es nicht so typisch und normal, dass wir den Sieg wollen ohne Kampf? Brasilien wollte auch 7-1 gewinnen. Übrigens, ich gratuliere euch zum Weltmeistertitel. Bevor die WM begonnen hat, habe ich gesagt, ich hoffe, dass Deutschland gewinnt. Das war mein großer Wunsch. Und was geschehen ist bei dieser WM, als ihr Brasilien mit 7-1 gedemütigt habt und nach Hause geschickt habt, das war nicht nur ein Fußballspiel, sondern das hat eine klare geistliche Bedeutung. Und ich werde euch sagen, warum. Etwa 2 Monate vor der WM habe ich drüben in Brasilien gepredigt. Und der Geist Gottes war so stark in dieser Veranstaltung. Und plötzlich begann ich zu weissagen über das Land Brasilien. Und als ich weissagte, sagte ich, dass der Herr wird ein großes Wirken seines Geistes in dieses Land schicken. Und viele, viele, viele, viele tausende Menschen werden errettet werden und die Kraft Gottes erleben. Aber zuvor wird Gott Brasilien erschüttern und er wird beginnen, es bei der WM zu tun. Und dann spielte Brasilien und sie gingen weiter und sie gingen weiter und dann kam das Deutschlandspiel und ich saß zu Hause und ich sagte, Herr, war die Prophetie jetzt von dir oder nicht? Wenn sie doch von dir war, dann wird es Zeit, dass du was tust. Natürlich, wir beten unsere Prophetien in Erfüllung, versteht ihr schon, oder? Klar, wir halten fest daran und gehen unfair unseren Weg und beten das, was Gott gesagt hat, ins Leben. Und als ich so betete und so sagte, Herr, jetzt wird's Zeit, da hat er getan. Sorry, Daniel und Andre. Und er hat ordentlich getan. Und wisst ihr, nicht nur war es so ein prophetisches Zeichen für Brasilien, ich bin auch überzeugt, es war ein prophetisches Zeichen für Deutschland. Denn Gott hat Deutschland nicht vergessen. In vielen Gemeinden und in den Köpfen vieler Christen in Deutschland ist etwas drinnen, das nicht vom Herrn ist. Es ist nämlich diese Haltung drinnen, vielleicht wird Gott Erweckung schenken oder vielleicht auch nicht. Wird Gott das tun, was er tun, gesagt hat, dass er tun wird? Ich sage euch heute Morgen, Gott wird tun, was er Deutschland versprochen hat. Deutschland wird zum Zeichen werden für die anderen Nationen dieser Welt. Deutschland braucht sich nicht länger entschuldigen und sich nicht länger schämen, dass sie Deutschland sind. Der Herr schießt für euch die Tore. Und der Herr wird euch erhöhen, der Herr wird diese Nation erhöhen. Die Gemeinden in diesem Land werden wieder wichtig sein und wertvoll sein in den Augen der Menschen dieser Welt. Und was Gerd heute gesagt hat, als er das gesagt hat, das konnte ich so bestätigen in meinem Geist. Die Obrigkeit und die Regierung wird wieder auf die Gemeinden schauen und wird euch Gunst geben. Nicht nur Gunst, auch Geld wird sie euch geben. Und diese Gemeinde, lieber Gerd und liebe Christina, diese Gemeinde entstand im Herzen Gottes. Und der Herr möchte euch heute Morgen sagen, alles, was ich gesagt habe, ist Realität. Mein Wort, welches ich euch gegeben habe, meine Verheißungen, die ich über euch ausgesprochen habe, die sind heute genauso real, als sie waren zu dem Tag, als sie von meinem Munde kamen. Und auch die Dinge, die der Feind euch in den Weg geworfen hat, und auch die Dinge, die ihr nicht versteht, und die Dinge, die wir versucht einzuordnen, auch in eurem geistlichen Verständnis. Der Herr möchte sagen, lasst euch nicht beirren von diesen Dingen, denn ich werde erfüllen, was ich versprochen habe. Und Leute, die weggegangen sind in Bitterkeit und im Zorn und im Unfrieden, einige dieser Leute, sagt der Herr, ich werde sie zurückholen und ich werde sie euch zurückbringen und sie werden zu Säulen dieser Gemeinde sein. Denn sie werden die Liebe Gottes durch euch erleben. Und sie werden die Kraft Gottes durch euch erleben. Und der Herr wird etwas tun in dieser Gemeinde, dass dieser Raum zu klein sein wird. Denn der Herr selbst wird das erfüllen, was er in eure Herzen gelegt hat. Und der Herr möchte euch sagen, nichts ist unmöglich für mich. Ich bin der Gott, der redet und ich bin der Gott, der handelt. Und ich werde euch zeigen, was es bedeutet, wenn meine Gunst auf einer Gemeinde ist. Und der Herr wird Finanzen freisetzen, damit ihr all das erfüllen könnt, was ihr erfüllen werden könntet. Und Christina, der Herr hat dein unwahrscheinlich dienendes Herz gesehen. Der Herr hat gesehen, wie lange du gekämpft hast und wie lange du gerungen hast. Und der Herr hat gesehen, wie oft du geweint hast in der Nacht ganz alleine, wo kein Mensch an deiner Seite war. Und wie du zu Herrn geschrien hast und zum Herrn gerungen hast. Und der Herr möchte dir sagen, Christina, ich habe diese Tränen gesehen. Jede Träne habe ich aufgefangen in meiner Hand und jede Träne war ein Gebet, welches von mir gekommen ist. Und ich werde diese Tränen, die Gebete sind, beantworten. Und du wirst eine Frau sein, die in Kraft und Autorität und in der Salbung des allmächtigen Gottes steht und geht. Du wirst eine Frau sein, aus deren eigenem Zerbruch heraus unzählige Menschen berührt werden und wiederhergestellt werden. Ich werde dich dazu verwenden, sagt der Herr, dass Menschen, die so kaputt sind, dass sie keine Hoffnung mehr haben, Menschen, die von Gemeinde zu Gemeinde gegangen sind und nur verletzt wurden, die werden in deine Gegenwart kommen und die werden Wiederherstellung finden. Denn aus deiner eigenen Liebe und aus deinem eigenen Zerbruch heraus wird der Herr viele zerbrochene Menschen heilen. Und du wirst eine Frau sein, die die Gegenwart Gottes in das Leben der zerbrochenen Menschen hineinbringen wird. Und viele Menschen werden den Herrn kennen durch dich. Und der Herr möchte auch, dass du weißt, wo du gedient hast. Einfach nur gedient hast. Da war es nicht nur dienen. Der Herr sagt zu dir, du hast meine Füße gewaschen und dafür werde ich dich belohnen. Denn ich bin nicht ein Gott, der die guten Werke seiner Kinder vergisst. Ich werde dich belohnen dafür, dass du die Füße meiner Kinder gewaschen hast und dadurch meine Füße gewaschen hast. Ich werde dich belohnen. Und Gerd, die Visionen, die du in deinem Herzen tragst, die sind nichts im Vergleich zu den Visionen, die Gott dir noch geben wird. Der Herr wird die Visionen, die in dir sind, nicht nur vermehren, er wird sie multiplizieren. Du wirst ein Mann sein, der in Deutschland bekannt sein wird und in anderen Nationen bekannt sein wird, als ein Mann, der auch im Alter noch Träume hat und Träume träumt. Denn der Herr wird die Visionen in deinem Geist vermehren. Es gibt Träume und Visionen, die sind in deinem Herzen, die sind staubig geworden. Und der Herr sagt, mach dir keine Sorgen drum. Ich bin der, der abstaubt. Und ich staube die Visionen und die Träume in deinem Herzen ab. Ich bringe sie wieder zum Leben. Selbst in den nächsten Wochen und Monaten wirst du erleben, wie Träume in deinem Herzen, die zerbrochen geworden sind, wie der Herr sie nehmen wird, zusammenstellen wird, lebendig machen wird in deinem Geist und wie du plötzlich erleben wirst, ja, es gibt eine Zukunft, es gibt eine Hoffnung, ja, es gibt noch etwas, was das Wort Gottes ist und das real ist und die Träume, die werden sich in meinem Leben erfüllen. Und der Herr wird dir mehr Menschen an deine Seite stellen. Der Herr hat dir bereits jetzt Menschen an deine Seite gestellt, aber der Herr wird dir mehr Menschen an deiner Seite stellen, die dich stützen, die dich stärken und die zu dir sagen werden, Gerd, was immer wir tun müssen, lasst es uns tun. Und diese Menschen wird Gott an deine eigene Seite stellen. Die werden geistliche Söhne und Töchter für dich sein. Die werden einfach die Vision, die der Herr in dein Herz gelegt hat, einfach aufnehmen und sagen, es geht nicht um dich, es geht nicht um mich, es geht um das Reich und die Herrlichkeit Gottes. Komm, lass es uns bauen. Und es wird eine neue Motivation auf diese Leute kommen. Eine neue Motivation wird auf diese Gemeinde kommen, die Pläne Gottes verwirklicht zu sehen. Denn Menschen in dieser Gemeinde sind enttäuscht, sind verletzt und sind sich nicht mehr sicher, ob die Visionen und die Träume wirklich von Gott sind. Der Herr wird ihnen begegnen. Der Herr wird sie neu motivieren, der Herr wird sie neu stärken und eine neue Kraft wird in dieser Gemeinde sichtbar werden, um die Pläne Gottes erfüllt zu sehen. Denn Gott ist kein Gott, der lügt. Und Gott ist kein Gott, der seine Meinung ändert. Sollte er es gesagt haben und nicht tun, sollte er gesprochen haben und es nicht erfüllen, er wird es erfüllen. Und er ist mit euch. Danke, Jesus. Wo waren wir denn? Wer kann mir weiterhelfen? Normalerweise hilft mir meine Frau immer weiter, aber die ist mit dem Übersetzen beschäftigt. Trösten können mit allem Trost. Ah ja, wir wollen den Sieg ohne Kämpfe. Ist das nicht typisch menschlich? Wisst ihr, ich habe drei Brüder und vier Schwestern. Ein Bruder ist etwas, war jetzt nicht mehr, war fanatischer Sportler. Der hat sich zum Ziel gesetzt, denn er war übergewichtig, also wirklich sehr, sehr übergewichtig. Und eines Tages hat er gesagt, so aus, mein Leben muss ich ändern. Hat eine Wette abgeschlossen mit einem sehr hohen Betrag, mit seinem Freund und Nachbar, dass er innerhalb, ich weiß nicht wie viele Monate, einen verrückten Kilos abnehmen wird. Ganz hohe Anzahl. Hat diese Wette gewonnen und hat sich dann entschieden, sein Leben radikal zu ändern. Der war immer faul, ich habe immer gern Fußball gespielt, aber nie mit ihm spielen wollen, weil seine Einstellung war, naja, ich stehe halt irgendwo am Platz und sollte der Ball zu mir kommen, bewege ich mein rechtes Bein. Und ich bin immer gelaufen, bis mir die Lunge rausgehängt ist und der hat nichts getan. Aber dann sagte er, ich werde den Marathon laufen. Und ich dachte mir, du, einen Marathon laufen? Er hat gesagt, binnen einem Jahr werde ich den Marathon laufen, unter 4 Stunden. Dachte mir, na okay, und er tat es. Und dann sagte Reinhard, ich werde binnen einem Jahr den Marathon unter 3 Stunden laufen. Ist irgendjemand von euch schon mal den Marathon gelaufen? 42 Kilometer unter 3 Stunden ist verrückt. Und er tat es. Dann sagte er, ich werde 3 Marathons in 3 Städten Europas, alle unter 3 Stunden und alle innerhalb von 4 Wochen laufen. Und er tat es. Einen war 3 Stunden und ich glaube 1 Minute oder 2 Minuten. Dann sagte er, ich werde den Ironman machen. Und ich sagte zu ihm, du bist verrückt, du kannst ja gar nicht schwimmen. Ja, ich nehme Schwimmunterricht. Ich bin 40 und ich mache jetzt den Ironman. Und ich sage, wie machst du das? Du hast Frau, 2 Kinder, arbeitest 40 Stunden in der Woche im Krankenhaus. Ich habe mit meiner Frau und meinen Kindern gesprochen, 1 Jahr lang werden sie mich jetzt nicht sehen, weil ich muss ungefähr 30 Stunden in der Woche trainieren und 40 Stunden arbeiten. Und ich habe gesagt, ja, wie willst du das tun? Im Sommer, im Juli war der bei der Hitze, 42 Kilometer laufen, aber zuerst noch einmal 170 oder mehr Kilometer Radfahren und vorher noch einmal ein paar Kilometer schwimmen. Du kannst doch nicht schwimmen. Ja, ich nehme Unterricht. Er nahm Unterricht und er lernte zu schwimmen. Und ich habe gesagt, was ist dein Ziel? Er hat gesagt, nur durchzukommen. Das ist egal, in welcher Zeit. Einfach nur schaffen. Und er machte es. Und dann sagt er zu mir, Reinhard, weißt du, was das für ein tolles Gefühl ist, die Ziellinie zu überqueren und zu wissen, ich bin 42 Kilometer gelaufen? Er hat gesagt, lauf doch auch den Marathon. Ich bin eigentlich immer gelaufen, war halt nur so 5 oder 10 Kilometer. Er sagt, lauf doch auch den Marathon. Das ist ein Gefühl, das ist unbeschreiblich. Das wird dein Leben verändern. Und ich dachte mir, so wie er mir das beschrieben hat, ich möchte das Gefühl doch erleben. Wer hat nicht gute Gefühle gern? Also stellte mir einen Plan zusammen. Ich sagte, okay, schick mir einen Plan. Er schickte mir den Plan. Ich saß auf meiner Couch. Ich las den Trainingsplan durch und sagte, das Gefühl, einen Marathon gelaufen zu haben, möchte ich schon, aber so nicht, danke. Ich habe nicht 1 Minute lang für den Marathon trainiert. Und ich habe zu ihm geschrieben, weißt du Fritz, ich möchte so gerne auch dieses Gefühl haben, die Linie zu überqueren. Geht das ohne Trainieren nicht? Nein, das geht nicht. Aber genauso sind wir auch oft im geistlichen Bereich. Wir wollen die Größe Gottes erleben. Wir wollen die Siege Gottes erleben. Wir wollen die Kraft Gottes erleben. Aber es soll uns nichts kosten. Siegen will ich schon, aber kämpfen mag ich nicht. Ich will die Ziellinie überschreiten, aber laufen will ich nicht. Aber wisst ihr, wenn wir verstehen, dass in all diesen Dingen, gibt es nicht nur einen Sinn, okay, halt einfach durch, sondern Gott, wo bist du in meinem Leiden? Gott, wo kann ich dich erleben in meinem Leiden? Und dann einen Schritt weiter. Gott, wo kann ich meine eigenen Leiden verwenden, um andere Menschen zu dir zu bringen? Um andere Menschen deinen Trost zu geben, die dich gar nicht kennen. Um anderen Menschen den Trost, das Erlebte, die Wunder, die Gnade, die Kraft Gottes von dir, den Menschen um mich herum weiterzugeben. Wisst ihr, ich habe in meinem Buch eine Aussage hineingeschrieben, die mir sehr gut gefällt und das ist ganz einfach. Narben sind die Trophäen der Gnade Gottes. Ich habe eine Narbe hier, weil ich als Kind durch eine Glastüre gelaufen bin. Mein Vater schnappte mich hinein ins Auto und raste mit mir ins Krankenhaus. Und der Doktor sagte mehrmals, es ist ein Wunder, dass Ihr Sohn noch lebt. 2 Zentimeter weiter unterhalb und Sie hätten Ihren Sohn verloren. Die Arterie wäre durchtrennt gewesen und Ihr Sohn wäre tot. Wisst ihr, wie oft ich auf diese Narbe geschaut habe und nicht gesagt habe, diese Narbe war mein Leiden, sondern diese Narbe ist die Trophäe der Gnade Gottes. Ich bin heute am Leben, Ich kann die Pläne Gottes erfüllen. Meine Narbe zeigt, dass Gott auch im Leiden einen Sinn hat und mächtig ist und stark ist und doch irgendwo auch seine Hand in meinem Leben hat. Und auch all die Narben, die wir in unserem Leben haben, die sind nichts als die Trophäen der Gnade Gottes. Unser eigenes Leben, unsere eigene Ehe, als wir geheiratet haben, Gott hat uns ganz klar, zu uns ganz klar gesprochen und ganz klar gesagt, dass wir heiraten sollen. Alle Freunde haben uns abgeraten. Jeder Pastor und jeder Freund hat gesagt, das kann nur schief gehen. Ihr zwei dürft nicht heiraten. Das ist völlig absurd. Meine Frau liebt den Strand. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass der Strand ein Teil des Fluches ist. Der ist erst nach dem Sündenfall auf diese Welt gekommen. Der Sand in die Füße, das salzige Wasser. Ich hasse den Strand. Sie liebt den Strand. Bitte? Herzlich willkommen in Brasilien. Dankeschön. Ich liebe die Kälte. Minus 20 Grad, der eisige Gesicht, die Eiszäpfchen am Bart. Ah, ist das Leben schön. Bei 30 Grad plus zieht sich meine Frau die Jacke aus. Sie liebt die Hitze. Alle meine Lieblingsfarben findet sie absurd. Nicht alle, aber viele. Als ich in Wien eine Gemeinde gründete und dann mir mein Gemeindebüro einrichtete, da sagte ich, ich möchte mir das selbst ausmalen, genauso wie ich es will. Ganz stolz lud ich meine Frau ein in mein Büro und sagte, Liebling, komm und schau mein schönes neues Büro an. Sie schritt über die Türschwelle und sagte, wer hat denn das ausgemalt? Das schaut ja aus wie ein Zirkus. Ich habe gesagt, das habe ich gemacht, Liebling. Schau, wie schön. Was ist hier schön? Wir sind 28 Jahre verheiratet im Oktober und wir sind 26 Jahre glücklich verheiratet im Oktober. Die ersten zwei Jahre unserer Ehe war die Hölle auf Erden. Reinhard, Christen haben noch nicht die Hölle auf Erden in der Ehe. Doch, wir hatten sie. Wir waren so konträr, nichts hat gepasst. Ich war absolut rücksichtslos. Sie konnte kein Wort Deutsch, nur Englisch. Wir heiraten, sie konnte die Kultur nicht. Es war der kälteste Winter in Österreich seit ich weiß nicht wie viele Jahren. Minus 27 Grad und starker Wind. Eine Woche lang hat sie die Wohnung nicht verlassen. Liebling, du musst einkaufen gehen, wir haben nichts zu essen. Das ist nicht mein Problem, wenn du hungrig bist, geh einkaufen. Ich gehe da nicht raus. Sie hat gesagt, ich bin vor der Tür und die Kälte hat mir das halbe Gesicht heruntergefressen. Ich schlafe immer bei offenen Fenstern, auch bei minus 10 und 15 Grad, immer. Sie ist in Kalifornien aufgewachsen, hat mit 21 Jahren das erste Mal Schnee vom Himmel fallen gesehen. So, wir heiraten und es war kalt und ich machte das Fenster weit auf und sie fror und sagte, so kann ich nicht schlafen, mach das Fenster zu. Wir machten das Fenster zu und ich sagte, ich krieg Kopfweh, wenn das Fenster zu ist. Sie sagte, ich krieg Kopfweh, wenn das Fenster auf ist. Das ist wirklich Tatsache. So war es bei uns. Und es war ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, die Ehe zerbricht. Wisst ihr, was ich getan habe? Ich habe gesagt, Herr, du hast uns zusammengeführt. Und nichts bringt uns auseinander. Und ich fastete für 40 Tage, trank nur Flüssigkeit und rang mit dem Herrn und schrie zum Herrn und sagte, Herr, diese Ehe wird eine gute Ehe sein. Und Gott hat uns einen Durchbruch gegeben. Gott hat unsere Ehe gesegnet. Wir sind so glücklich miteinander und wir konnten vielen anderen Menschen helfen, die in kaputten Ehen waren. Verschwende deine Leiden nicht, verwende sie. Alles, was du in deinem Leben durchgemacht hast, alles, was der Herr erlaubt hat, hat einen Zweck, nicht nur für dich, damit du lernst. Denn das ist oft das Problem. Wir sehen den Zweck nur, okay, der Herr will mich zerbrechen. Wir sehen den Zweck nur, okay, der Herr will mir was beibringen. Okay, der Herr will mir was lehren. Und wir bleiben bei uns selbst stehen. Und da wir bei uns selbst stehen bleiben, kommen wir nie zu dem Punkt, wo wir Gott erlauben, dass er unsere Leiden verwendet. Nicht nur für uns, sondern für einen größeren Zweck als unser eigenes Leben. Und wenn wir das verstehen, wenn wir beginnen zu verstehen, dass das Leben, wir müssen für etwas Größeres leben als für uns selbst. Viele Menschen kämpfen mit Leidenschaften, die sie nicht haben sollen. Oh, ich muss das aufgeben und das. Und ich weiß, das ist eine Leidenschaft, die Gott nicht will von mir. Und ich darf nicht rauchen und ich darf das nicht und ich darf das nicht. Hör zu, jede Leidenschaft in deinem Leben muss ersetzt werden mit einer höheren Leidenschaft. Die Leidenschaft für Jesus und sein Reich. Wenn ich alles, was in meinem Leben auf mich zukommt, verwende und es zur Leidenschaft für Jesus Christus und sein Reich mache, plötzlich schaut alles ganz anders aus. Plötzlich haben auch die schwierigen Zeiten in meinem Leben einen Sinn. Plötzlich brauche ich nicht mehr davon zu laufen, nicht mehr zu klagen und nicht mehr mich zu beschweren, sondern plötzlich kann ich sagen, danke Herr, ich weiß, dass ich deinen Trost erleben werde und ich kann den weitergeben. Danke Herr, dass auch die Schwierigkeiten in meinem Leben den Plan und Zweck haben. Ich kann anderen Menschen dienen mit dem Dienst, den du selbst mir erweist. Plötzlich hat mein Leben eine ganz andere Perspektive. Plötzlich sehe ich weiter hinaus als über die Dinge und die Probleme meines Lebens. Gott ist ein Gott des Sieges. Gott ist ein Gott, der alles in unserem Leben verwendet. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, nie wieder werde ich ein Leiden verschwenden. Nie wieder. Hört nicht, was ich heute Morgen nicht gesagt habe. Ich sage nicht, sag einfach, okay Herr, bitte, ich will mehr leiden. Das brauchst du nicht tun, die Leiden gehört, die kommen sowieso. Wir leben in einer kaputten Welt, wir leben in einer gebrochenen Welt. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgungen leiden. Die Leiden, die kommen, die brauchst du gar nicht einladen und dir wünschen. Die kommen. Aber was tun wir? Wie reagieren wir? Was ist unsere Herzenshandlung, wenn Leiden in unser Leben kommen, die wir uns nie erwünscht hätten und von denen wir nie wollten, dass sie je in unser Leben kommen? Wie reagieren wir dann? Und unsere Herzenshaltung und unsere Reaktion ist genau das, was den Unterschied ausmachen wird in unserem Leben. Ob wir die Leiden verwenden oder ob wir die Leiden verschwenden. Ich möchte ein Mann sein, der alle seine Leiden verwendet, damit Christus verherrlicht wird in allem. Der Apostel Paulus erlebte das. Wisst ihr, je stärker wir sind, desto schwächer sind wir. Und je schwächer wir sind, desto stärker sind wir. Das ist das Schöne am christlichen Glauben. Dieses wunderbare Paradox. Ich sage oft zu meinem guten Freund, dem Joe, der kann alles. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, du hast zwei linke Hände. Ich kann absolut nichts richten, nichts bauen, nichts machen, nichts herrichten. Das ist nicht meine Gabe. Daniel lacht, denn er hat auch zwei linke Hände. Joe kann alles. Alles. Wenn ich irgendwas brauche, ich habe immer Joe angerufen. Kannst du mir helfen? Kannst du mir das richten? Kannst du das tun? Kannst du das machen? Der kann alles. Aber wisst ihr, Joe hat ein Problem. Sein Problem ist, er kann alles. Sein Problem. Er braucht sich nicht auf den Herrn verlassen. Er kann alles. Ich muss mich für alles, was ich tue, auf den Herrn verlassen. Denn ich kann nichts. Paulus sagt es so. Ich freue mich in meinen Schwachheiten. Ich rühme mich in meinen Schwachheiten. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wann wird die Gemeinde dieses Geheimnis ähnlich lernen, dass die Kraft Gottes nicht in unserer Kraft sichtbar wird, dass die Kraft Gottes nicht in unserer Fähigkeit sichtbar wird, dass die Kraft Gottes nicht sichtbar wird in dem, was wir auf die Füße stellen können, sondern indem wir sagen, Herr, ich kann nichts, aber du kannst alles. Vor 2 Tagen sagte ich zu meiner Frau, weil ich an die uneingeschränkte Kraft Gottes glaube, weigere ich mich, meine eigenen Einschränkungen zu akzeptieren. Ist doch einfach, oder? Ich habe viele Einschränkungen, ich kann viele Dinge nicht, aber ich weigere mich, dich zu akzeptieren. Warum? Weil Gottes Größe uneingeschränkt ist. Er kann alles. Und Paulus musste schwach werden, um stark zu werden. Und wenn wir dieses Verständnis haben, dann werden wir Leiden mit ganz anderen Augen betrachten. Wir laufen nicht davon. Das Schlimmste, was wir tun können, ist uns beklagen und beschweren. Das Allerschlimmste. Wir müssen lernen, Gerd hat gestern auch was gesagt, wisst ihr, ich höre immer gut und viel zu, wenn ich Leute treffe, die reden. Und ich versuche irgendwie zu lernen. Mit allen Menschen, die ich treffe, wenn ich da ein paar Worte rede, ich denke immer, was kann ich da lernen? Was kann ich da lernen? Was kann ich da lernen? Und Gerd sagte etwas ganz, ganz Interessantes. Er sagte, so ungefähr in diesem Wortlaut, als wir aufgehört haben zu klagen, auch über die Obrigkeit, hat Gott begonnen zu wirken. So ähnlich war es, oder? Zu der DDR-Zeiten. Zu Zeiten der DDR, als wir aufhörten, uns zu beklagen über die Obrigkeit. Wisst ihr, und viele Menschen sitzen in einem Gefängnis, in dem Gefängnis des Beklagens über die Umstände. Und solange wir das tun, sitzen wir im Gefängnis. Aber mir geht es so schlecht. Aber ich werde misshandelt. Der Pastor versteht mich nicht. Meine Ehe ist nicht glücklich. Meine Kinder sind rebellisch. Mein Arbeitnehmer behandelt mich nicht gut. Warum hat Gott mich noch nicht geheilt? Und wir verstehen nicht, dass diese ganze Zeit wir uns selbst in ein Gefängnis einsperren. Ein Gefängnis des Klagens und Jammerns und, wie man bei uns in Österreich sagt, und Sudern. Das kennt ihr auch nicht, oder? Das Wort Sudern. Jetzt habt ihr zwei neue Worte gelernt. Das erste könnt ihr euch noch erinnern, das Pinkerl. Und das zweite ist das Sudern. Das Sudern ist, sich immer über alles zu beschweren. Und wisst ihr, wenn wir diese Dinge ablegen, wenn wir einfach vor Gott kommen und sagen, Gott, egal was in meinem Leben geschieht, ich werde mich nicht mehr beklagen, nicht mehr beschweren, nicht mehr schimpfen. Ich werde einfach sagen, danke Herr, dass es auch in dieser Zeit einen erlösenden Zweck in meinem Leiden gibt. Den werde ich finden und ich werde es dir erlauben, dass du auch dieses Leiden verwendest. Ich halte mich an dich und nicht an Menschen. Ich vertraue dir und nicht Menschen. Und ich weiß, dass du der Gott des Trostes und der Gott des Erbarmens auf meiner Seite stehst. Und ich weiß, dass wenn ich deinen Trost erlebe, deine Kraft erlebe, deine Heilung erlebe, deine Nähe erlebe, deine Güte erlebe, dann weiß ich, dass ich diesen Trost, diese Güte, diese Kraft rausgeben kann und anderen Leuten mitgeben kann. Und die kann ich dann zu dir bringen. Und die können dann selbst wieder lernen, in ihren Leiden dich direkt zu erleben. Und die können dann diesen Trost wieder hinausgeben an die Leute, die ihn nicht kennen. Und die können dann wiederum lernen, dich, den Gott des Trostes, persönlich zu erleben. Und die können dann wieder hinausgehen und diesen Trost den Menschen bringen, die dich nicht kennen. Und was geschieht? Wir verändern unsere Dörfer, unsere Städte und unsere Nationen. Weil wir gelernt haben, unsere Leiden zu verwenden und nicht zu verschwenden. Gott ist gut, daran ändert sich nichts. Gott ist immer gut, daran ändert sich nichts. Lasst uns beten und dann werde ich mein Team bitten, hierher zu kommen. Und wir werden noch über euch beten und schauen, welche Prophetien der Herr uns gibt. Einfach offen zu sein, der Herr ist ein redender Gott. Vater im Himmel, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Für deine Liebe, für dein Erbarmen, für deine Güte, für deine Gnade, für deine Treue. Vater, wenn wir zurückschauen in unserem Leben, in all den schwierigen Zeiten, du warst da. Nie hast du uns im Stich gelassen. Du versprichst, dass du uns niemals verlässt und niemals versäumst. Niemals, Herr. Und wir danken dir. Vater, ich bitte dich, dass jede Person, die hier in diesem Raum ist, und auch Menschen, die nicht in diesem Raum sind, Herr, die irgendwann diese Botschaft hören. Vater, ich bitte dich, dass jede Person, jede Anklage fallen lassen kann. Dass du Gnade freisetzt, Herr. Dass jede Person ihre Leiden verwenden können und nicht verschwenden. Vater, ich bitte dich, dass wir niemals dem Feind erlauben, unsere Leiden und Schwierigkeiten uns dazu zu bringen, dass wir bitter werden. Dass wir uns auf uns selbst fokussiert sind. Dass wir nur mit uns und unsere Probleme sehen. Vater, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir das dem Feind niemals gestatten. Sondern Vater, dass wir mit dankbaren Herzen in deine Gegenwart kommen und den Gott des Trostes und den Gott der Erbarmungen erfahren und erleben und ihn weitertragen können zu den Menschen, die ihn nicht kennen. Damit die getröstet werden durch den Trost, den du uns selbst gegeben hast. Vater, mach uns zu Kanälen und hilf uns niemals Reservoire zu sein. Herr, wir wollen Kanäle deiner Liebe, deiner Kraft, deiner Güte, deiner Treue, deines Trostes, deines Erbarmens sein, um diese verlorene Welt für dich zu erreichen. Dein Reich komme, Herr, und dein Wille geschehe, denn dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.